Good morning. Guten Morgen. Remember, erinnere your dich. Father in heaven is not your hard taskmaster. Dein Vater im Himmel ist nicht dein strenger Zuchtmeister. He is your beautiful, loving, caring daddy. Sondern dein wunderbar liebender und sich kümmernder Vater. To embrace you and love you and care about you. Er möchte dich umarmen, dich lieben und sich um dich kümmern. But you can't experience this if you approach him based on your work. Aber du wirst ihn nicht so erleben können, wenn du dich ihm auf Basis deiner Werke näherst. You see, it wasn't wrong for the oldest son to work in the business of the father. That wasn't the problem. Und wisst ihr, es war nicht falsch, dass der ältere Sohn bei seinem Vater gearbeitet hat. Das war nicht das Problem. But he related to God based on his work. Sondern das Problem war vielmehr, dass er Gott auf Basis seiner Werke begegnet ist. Look at the second problem. Und jetzt schau das zweite Problem. If you approach God with a slave mentality, wenn du dich Gott mit einer Sklavenmentalität näherst, you will never enjoy abundance and yet you will blame it on God. Dann wirst du nie die Fülle genießen können und wirst sogar Gott noch die Schuld dafür geben. Look what he said to his father. Schau mal, was er zu seinem Vater sagt. So many years I've served you. Siehe, so viele Jahre diene ich dir. I've never transgressed your command. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Look at the accusation. Und schau diese Anklage. He says, and yet you never gave me a young goat so that I could be happy. Er sagt, und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Ihr wisst nicht, wie viele Nachrichten ich mein ganzes Leben lang bekommen habe. And it breaks my heart. Es bricht mir einfach das Herz. Deshalb bin ich so begeistert davon, Menschen über das vollbrachte Werk am Kreuz zu lernen. Because I myself used to be caught in a prison of religion. Weil ich selber war ja im Gefängnis der Religion eingesperrt. You never gave me was the accusation. Die Anklage lautete immer, du hast mir niemals gegeben. Aber das stimmt nicht. It was not true at all. Es entsprach überhaupt nicht der Wahrheit. Es stimmte für den Sohn. But it was not the truth. Aber es war nicht die Wahrheit. It was his experience and his perception. Es war seine Wahrnehmung und seine Erfahrung. Why was it his experience and his perception? Warum war es seine Erfahrung und seine Wahrnehmung? I have a very important key phrase for you right now. Ich habe jetzt gerade einen sehr wichtigen Schlüssel für dich bereit. Experience with God will match your perception of God. Deine Erfahrung mit Gott wird genauso sein wie deine Wahrnehmung oder Ansicht über Gott. Your experience of God, also deine Erfahrung mit Gott, will exactly be as your perception of God is. Wird genauso sein wie deine Wahrnehmung oder Ansicht über Gott. If you perceive God as the most incredible, caring, kind, loving God, und das heißt, wenn du Gott als diesen unglaublich liebenden, freundlichen und sich kümmernden Gott wahrnimmst, you will experience him like that. Dann wirst du ihn genauso erleben. But if you experience him as a hard God who never gives you anything, that's exactly what you will experience. If you perceive him like this, you will experience it. Aber wenn du ihn als einen harten, strengen Gott siehst, der dir nie etwas gibt, dann wird das auch deine Erfahrung mit ihm sein. So Christians with the slave or servant mentality have the wrong perception of God, therefore they have the wrong experience of God. Das heißt, dass die Christen mit einer Sklaven- oder Dienermentalität eine falsche Wahrnehmung von Gott haben und deshalb auch diese falsche Erfahrung mit Gott haben. And you know what the crazy thing is? Aber wisst ihr, was das Verrückte daran ist? Their experience only strengthens their wrong perception. Ihre Erfahrung stärkt die falsche Wahrnehmung noch mehr. I knew God would not give it to me. I just knew it. Ich wusste, dass Gott mir das nicht geben würde. Ich habe es einfach gewusst. I was praying and I was hoping, but I knew it wouldn't get healed. Ich habe gebetet, ich habe gehofft, aber ich wusste, dass ich nicht geheilt werden würde. I was praying and hoping, but I knew the provision wouldn't come. Ich habe gebetet und gehofft, aber ich wusste, dass der Wohlstand nicht kommt. I've been at a vacation. Und ich war eben im Urlaub. Most ridiculous and most beautiful vacation of my life. Und es war der wirklich unglaublichste und wunderschönste Urlaub meines Lebens. I'm not sure if I will share about it. Ich bin mir nicht sicher, ob ich davon erzählen werde. I had an experience the very first, the second day, I had an experience with Jesus that was so deep and so profound. That's ridiculous. Aber am zweiten Tag hatte ich ein Erlebnis mit Jesus, das so immens tief war. Einfach unglaublich. I mean, it messed with me so much. Es warf mich komplett über den Haufen. Maybe one day I will share it. Vielleicht werde ich eines Tages davon reden. Aber hört, meine Freunde. Your experience will be your perception and your perception will be your experience. Eure Erfahrung wird eure Wahrnehmung sein und eure Wahrnehmung wird eure Erfahrung werden. You can't change your experience with God as a loving father if first you don't change your perception. Ihr könnt Gott nicht als den liebenden Vater erleben, wenn ihr eure Ansicht nicht ändert, eure Wahrnehmung nicht verändert. That was the problem with the older son. Und das war das Problem des älteren Sohnes. Because if you see yourself as a slave, as a servant, you will automatically see God as a hard taskmaster. Weil wenn ihr euch selbst als Sklave oder Diener seht, dann werdet ihr Gott automatisch als einen strengen Zuchtmeister sehen. So number one. Also erstens. The slave mentality son always relates to God based on his work. Der Sklavenmentalitätssohn begegnet seinem Vater immer auf Basis seiner Werke. How much he's done for God. Und wie viel er für Gott getan hat. Number two. Zweitens. He will never enjoy the goodness of the father and yet he will always blame it on the father. Er wird nie die Güte des Vaters genießen können und wird ihn noch dazu dafür beschuldigen. And he will be so convinced that the father doesn't want him to have it. Und er wird auch noch so überzeugt davon sein, dass der Vater das gar nicht für ihn möchte. Aber das Verrückteste daran ist, he doesn't accept this either. Das akzeptiert er auch nicht einfach. He didn't simply say to the father, Father, you never wanted me to celebrate, and that's okay. I love you so much, that's your will, I understand. He didn't accept that. Er sagt nicht einfach so zum Vater, Vater, du wolltest nicht, dass ich feiere, aber das ist okay. Ich liebe dich so, so sehr, dass ich deinen Wille tue und ich verstehe es. Frustrated, his heart was angry, his heart was bitter. Aber sein Herz war frustriert, sein Herz war zornig und sein Herz war bitter. And he blamed it all on the father. Und er gab für all das dem Vater die Schuld. You never gave me. Du hast mir nie gegeben. Tomorrow we'll talk about what the father said. Und morgen reden wir darüber, was der Vater dazu gesagt See you. Hat. Bis morgen.